Fast warst du selber noch ein Kind. Gabst du mir diese Welt? Leise Tränen rollten schon, doch du wolltest deinen Sohn.